Kapitel 2 Rotkäppchen hat viele Blumen gesammelt. Sie kann sie kaum noch tragen. Oma freut sich sicher sehr, denkt sie, und läuft zurück zum Weg. Bald ist sie bei Großmutters Haus. Die Tür steht offen. Das ist aber komisch, denkt sie. Die ist doch sonst immer zu. Hallo, ruft sie. Großmutter? Keine Antwort. Vorsichtig geht das Mädchen ins Haus. Wo ist denn die Großmutter? Ach, natürlich, sie ist ja krank, denkt Rotkäppchen und geht ins Schlafzimmer. Die alte Frau liegt im Bett und hat ihre Mütze tief ins Gesicht gezogen. Hallo, Oma, ich bringe dir... Aber Oma, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Oma, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Aber Oma, warum hast du so einen großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann. Der Wolf lacht, springt aus dem Bett und frisst das Mädchen mit einem einzigen Bissen. Das hast du gut gemacht, sagt er zu sich. Die süße Kleine war besonders lecker. Er legt sich wieder ins Bett. So, die Arbeit ist getan. Jetzt kann ich mich ausruhen. Er macht die Augen zu und schläft sofort ein.